Kalle und Co. Steigt dir das nicht alles in den Kopf? Challenge Cup, Spieler und Ford. Wenn hättest du kein Ziel, wärst du schon fort. Boris Becker, sieh dich doch mal an. Die Leute lieben und hassen dich von Anfang an. Boris Becker wird immer geliebt, Boris Becker wird immer gehasst. Boris Becker, du bist eine Werbesäule. Boris Becker, kommt noch die Brille, bist du zur Eule. Aufschlag, Ass, dein T-Shirt wird dann nass. Was hat das für einen Zweck? Du jonglierst mit deinen Millionen. Das ist für viele sehr, sehr krass. Du wechselst deine Freundin wie deine Moden und schießt zur Strafe dem Schiedsrichter zwischen die Füße. Boris Becker wird immer geliebt, Boris Becker wird immer gehasst. Boris Becker, du bist eine Werbesäule. Boris Becker, kommt doch die Brille, wirst du zur Eule.